Tatsächlich spricht einiges dafür, das S-Wort, wenn auch notgedrungen, weiter zu verwenden, um jenen Verdacht beim Namen zu nennen, was die 9000 Jahre alte Frau aus Bad Dürrenberg gewesen sein könnte. Was wäre denn die Alternative? Auch von einer Priesterin könnten wir erst dort sprechen, wo wir eine voll institutionalisierte Religion vorfinden. Ansonsten blieben uns nur allgemeine Begriffe wie Heilkundige oder spirituelle Spezialistin. Die genügen uns aber in diesem Fall nicht. Denn es ist ja das Fantastische an dem Grab aus Bad Dürrenberg, dass der Verdacht nicht von der Hand zu weisen ist, wir könnten einer Urschamanin auf der Spur sein, der ersten, die sicher nachzuweisen ist. Resümieren wir zunächst. Zumindest heute existiert ein Ensemble, das sich als Schamanismus titulieren lässt und auf spirituelle Praktiker rund um den Globus anwendbar ist. Doch dabei handelt es sich um ein kulturelles Produkt, dessen Entstehung kaum 400 Jahre alt und erst seit rund 50 Jahren komplettiert ist. Es ist doppelt hybridisiert. Erst durch die europäisch inspirierte Kolonialisierung Sibiriens im russischen, später sowjetischen Imperium, dann nach der Verpflanzung in den Westen durch Eliade und seine psychedelischen Exegeten. Zwar mag es ältere Kerne beinhalten, aber aus all dem folgt eben, es verbietet sich schlicht zu behaupten, Schamanismus habe schon immer existiert und damit auch in den Tiefen der Vorgeschichte. Was tun wir jetzt? Wir brauchen doch handfeste Kriterien, um entscheiden zu können, ob sich der Verdacht erhärten lässt, dass unsere Hörbuchheldin eine Schamanin ist oder nicht. Ein Profil, um zu wissen, wonach wir Ausschau halten müssen. Zum Glück erinnerten wir uns an einen alten Lehrer.